Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Sie gehört zu den Schauspielerinnen, die uns schon seit Jahrzehnten begleiten, die mit ihrem Lächeln die ganze Leinwand füllen kann und die einmal als Prostituierte in Los Angeles erst das Herz von Richard Gere und dann auch der ganzen Kinowelt eroberte. Hey Sugar, you looking for a date? No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions? Sure, $5. Ridiculous. Crash just went up to 10. Pretty Woman, Julia Roberts. Mit diesem Titel ist auch schon ihr Image umschrieben. Die hübsche Frau oder eben America's Sweetheart. Die Karriere von Julia Roberts ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie eine junge Schauspielerin gegen ihr Image anspielt, die mehr sein möchte als ein Star, sondern eben auch in ernsthaften Rollen anerkannt werden möchte. Das ist Julia Roberts natürlich längst gelungen. Mittlerweile hat sie sich rarer gemacht auf der großen Leinwand, spielt nur noch Rollen, mit denen sie sich identifizieren kann. Frauen, mit denen sich Geschichten erzählen lassen. In ihrem neuen Film Ben is Back von Peter Hedges spielt sie die Mutter eines drogensüchtigen Jungen, der Weihnachten lieber mit seiner Familie als mit seiner Therapiegruppe feiern will. Und bei mir im Studio ist jetzt Anke Lewicke. Gemeinsam wollen wir über das Phänomen Julia Roberts nachdenken. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Anke, an ihre eigentlich kleine Rolle in Mike Nichols Komödie Der Krieg des Charlie Wilson, wo sie ja wirklich einmal ausgebrochen ist. Da spielte sie so eine Südstaaten-Bitch, muss man sagen, die Geld besorgt für Charlie Wilson, diesen Abgeordneten, der dann die Truppen in Afghanistan mit Waffen ausrüstet. Was sind denn deine Szenen von Julia Roberts, die dir in der Erinnerung hochkommen? Na, bei mir ist es einmal, ist sie doch tatsächlich ein Role Model gewesen, und zwar als Journalistin bei Robert Altman in Prêt-à-Porter. Da fährt sie zu den großen Modenschauen nach Paris und sie hat da ein Zimmer, aber da ist noch ein anderer Reporter drin, eigentlich ein Sportreporter, Tim Robbins. Und die beiden müssen sich dann das Zimmer teilen und sie gehen einfach gar nicht mehr raus, weil sie dann Angst haben, dass sie nicht mehr reinkommen. Und das Schöne ist, sie gucken dann die ganzen Modeschauen eigentlich so gemeinsam vom Bett aus. Und so möchte ich eigentlich mal auf dem Filmfestival fahren. In Cannes sein und dann die Filme sozusagen einfach auf dem großen Fernseher in das Luxushotel Carlton so serviert zu bekommen, fände ich super. Das ist eine Sache. Dann das andere, Anfang der 90er Jahre, als ihre Karriere begann, gab es eigentlich in der Filmkritik auch noch so eine Abgrenzung gegen diese Hollywood-Stars. Also die wurden nur so ja, als Phänomene betrachtet und gar nicht so ihre schauspielerischen Leistungen. Und ich kann mich noch daran erinnern, sie hat dann ja Die Akte gespielt mit Denzel Washington, Thriller. Und ich habe dann nur darüber geredet, dass sie in jeder Szene eine neue Frisur hat, um gut dazustehen. Mehr ist mir zu Julia Roberts nicht eingefallen. Und dabei muss ich aber gestehen, natürlich mag ich Pretty Woman. Ich habe jetzt mit einer 13-Jährigen, mit der Tochter eines Freundes gesprochen und die meinte auch, Pretty Woman ist einer ihrer Lieblingsfilme. Und das stimmt auch. Und was vielleicht bei Julia Roberts neu war, du hast es schon gesagt, America's Sweetheart, ist, dass es auf einmal ja die Frau von nebenan war. Das war nicht mehr der unnahbare Star, sondern das war einfach ja die Frau von der Straße. Aber wenn man sich ihre Filmkarriere bisher ansieht, könnte man schon sagen, dass sie mit jedem neuen Projekt immer noch versucht, dann entweder ein anderes Image aufzubauen oder ein vorheriges Image nochmal neu zu rekonstruieren. Wie hat sie das eigentlich gemacht oder wie ist es ihr gelungen? Ja, das Interessante ist ja, dass das auch immer Thema in den Filmen ist. Nimm nur einfach mal einen Film von Robert Altman, The Player. Da geht es ja am Anfang darum, ja, Drehbücher, wie sind erfolgreich, ne? In Hollywood. Das ist ja eine Hollywood-Satire. Und da heißt es immer, ist egal, was du machst, du brauchst nur Julia Roberts. Und dann ist das Interessante gewesen, dass alle Filme, wo sie was anderes machen wollte, also wo sie nicht gelächelt hat, direkt Flop waren oder wo sie ihre Schönheit oder eben, dass sie so hübsch ist, so hinter Häubchen verstecken musste, wie zum Beispiel Mary Reilly, da spielt sie ja das Dienstmädchen von Dr. Jekyll. Totaler Reinfall, obwohl eigentlich ein interessanter Film. Und deshalb wurde sie dann doch immer wieder mehr so zur einer Idealbesetzung für Liebesgeschichten, romantische Komödien gingen am besten. Da durfte sie dann auch mal böse sein oder ein bisschen anders besetzt werden, wie bei Die Hochzeit meines besten Freundes. Da ist sie ja ganz böse, da kriegt sie mit, dass der beste Freund, den sie eigentlich liebt, doch jemand anders liebt. Und da ist sie richtig hinterhältig. Das ist ganz gut. Und interessant ist es dann ja auch, dass ihr Image zum Beispiel in Notting Hill spielt sie sich ja im Grunde selbst einen großen Star. Und dann erklärt sie aber Hugh Grant, dass dieses Starsein doch eigentlich im Grunde auch nur eine Luftblase ist. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Das hat doch schon was Ergreifendes, ne? Also da spricht doch Julia Roberts, da spricht doch nicht mehr die Schauspielerin im Film, sondern da kommt einfach was ganz Wahres hoch. Anerkennung, das heißt ja im Filmbusiness meistens Preise. Und das bedeutet für sie natürlich der Oscar als beste weibliche Hauptdarstellerin, Erin Brockovich von Steven Soderbergh. Diese Titelheldin, sie hat sich schon an sie herangeheftet, muss ich sagen. Immer wenn Julia Roberts irgendwo auftritt, sehe ich sie in Hotpants irgendwie Häuser abklappern. Ja, aber das ist doch gerade toll an dem Film. Also sie spielt wieder die Frau mit Herz am rechten Fleck. Also, und das macht Soderbergh schon ganz interessant, dass er auch wieder dieses Image nimmt, dieses Image von Pretty Woman. Und sie läuft eben auch wie in Pretty Woman rum, als Anwaltsgehilfin, alleinerziehende Mutter von drei Kindern oder was weiß ich auch immer. Und sie hat wirklich diese kurzen Röcke an, die tiefen Ausschnitte. Aber sie erwidert nie den Blick zurück. Sie scheint überhaupt gar kein Bewusstsein zu haben, wie cool und wie schön sie eigentlich aussieht, sondern sie ist einfach damit beschäftigt, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und ich finde das ganz interessant, wie Steven Soderbergh ihre Hübschheit, ihr Image in dem Film versucht mit einzubauen, aber er eigentlich zeigt, hier ist der Körper, ihr ganzes Image wird doch nicht Teil der Erzählung. Deshalb finde ich den Film auch so klug und deshalb darf sie auch das erste Mal so richtig in einer Rolle aufgehen. Sie sieht aus wie Julia Roberts. Sie ist eigentlich ihr Bild, aber es ist völlig anders. Also das Image wird trotzdem dabei dekonstruiert. Anke, abschließend, ist Julia Roberts immer noch Pretty Woman oder hat sie jetzt dieses Image letztendlich vollkommen abgestreift? Beides würde ich auch sagen. Also es gibt ja den ganz tollen Familienfilm, der auch reflektiert, wie das Familie Katastrophe sein kann. Da spielt sie so zusammen mit Meryl Streep und noch anderen Größen. Das ist im August im Osage County und da finde ich, spielt sie so die verbitterte Tochter, die direkt sagt, ach, unsere Familie ist ein Irrenhaus. Und hier darf sie einfach auf einmal auch hässlich sein, weil sie so ein hässliches Leben immer geführt hat. Also da sieht man einfach eine Tochter, die von einer steinharten Mutter erzogen wurde. Man sieht, was das mit ihr gemacht hat. Das finde ich ganz interessant. Aber wenn sie bei Soderbergh wieder mitspielt, wie bei Ocean's 12, dann ist sie ja wieder Julia Roberts, die sich selbst reflektiert. Dann spielt sie in einer Doppelrolle wieder sich selbst und eben wieder eine Schauspielerin, die gegen ihr Image anspielt. Und dieses Coole mag ich eigentlich auch immer ganz gern. Das macht sie auch mit so einer schönen Lässigkeit, sich selbst so zu ironisieren. Das Phänomen Julia Roberts in einer Nahaufnahme von Anke Lewicke. Vielen Dank.